Es war ein Blitzbesuch in Irland, Ankunft um 8 Uhr, Rückflug 3 Stunden später. Heiko Maas sprach in Dublin vor der Versammlung irischer Botschafter, sowie sein irischer Amtskollege Simon Coveney im vergangenen August Gast der deutschen Botschafterkonferenz war. Thank you, Simon, for the warm welcome. Gureth Ma'agit. Hey, it works. Nach diesem kurzen Versuch, sich auf Irisch zu bedanken, hielt sich Maas ans englische Manuskript. Wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung im britischen Unterhaus war dieser Besuch vor allem ein Zeichen der Solidarität mit Irland. Eine harte Grenze innerhalb von Irland sei nach wie vor inakzeptabel, so Maas. Für die EU sei dies eine Frage der Identität. A hard border dividing the Irish island is unacceptable. It is a matter of principle, a question of identity for the European Union. In der anschließenden Pressekonferenz begründete Heiko Maas seine Position auch aus der deutschen Geschichte heraus. Das ist für uns Deutsche, die wir wissen, wie es ist, wenn ein Land getrennt ist, noch einmal von besonderer Bedeutung. Und deshalb ist mir das auch wichtig gewesen, das hier sehr deutlich zu machen. Niemand weiß, wie die Abstimmung am kommenden Dienstag in London ausgeht. Doch die Zeit des Wunschdenkens sei vorüber, so warnte Simon Coveney heute Morgen in Dublin. The time for wishful thinking is over. There is no alternative 585-page agreement waiting to be dusted off somewhere. And it is also wishful thinking to ignore the default outcome if nothing else is agreed. That default is a crash out. Es gebe nur ein Verhandlungsergebnis, so der irische Außenminister, alles andere ende in einem harten Brexit. Er dankte dem Gast aus Berlin für die Solidarität. There will be no more important bilateral relationship for Ireland in the EU after Brexit than the one that we enjoy with Germany. Nach dem Brexit gäbe es für die Iren keine wichtigere Beziehung als die zu Deutschland. Dublin will sich international stärker engagieren. Weltweit werden neue Botschaften und Konsulate eröffnet. Die Beziehungen zu Deutschland sollen mit einem gemeinsamen Aktionsplan vertieft werden, durch Projekte zur internationalen Krisenprävention, in der Kulturpolitik, durch Austausch- und Forschungsprogramme. Doch momentan verstellt der Blick auf die Brexit-Abstimmung alle Aspekte einer zukünftigen Entwicklung.